Ein Geheimagent sollte alle kleinlichen Gedanken überwinden, die in sein Bewusstsein kriechen, denn sie wirken zerstörerisch auf das Bewusstsein von jemandem, der der Sache treu ist. Hoppla. Es sind jetzt 20 Jahre her, seit man mich hier in der 5-Sterne-Psychuschka ausgesetzt hat. Dieses Alternativgefängnis wird vom Staatssicherheitsdienst betrieben. Und es ist nicht für Oma-Erwürger oder Pfadfinderinnen-Vergewaltiger gedacht, sondern für genetisch asoziale Elemente wie mich, die es einfach nicht in ihr Erbsenhirn kriegen können, dass hier im allerbesten aller möglichen Volksparadiese alles zum allerbesten steht. Mein Aufenthalt hier ist der Dank dafür, dass ich in Sibirien einen vom Kreml betriebenen Schmuggelring zum Platzen brachte. Statt die schöne Provision von einer Kiste armenischen Cognacs zu akzeptieren und mit nach Hause ins Bett zu nehmen. Tschak, tschak. Popoklatsche von Brezhnev. Evgeny Malov. Beruflich asoziales Element und, ach ja, fast hätte ich's vergessen. Ehemaliger Privatdetektiv ohne Kundschaft. In den seltenen Momenten, wenn das Leben hier in diesem Psychokäfig langweilig wird, höchstens alle 7 Minuten oder so, lese ich über die tapferen Taten unserer mutigen Ritter in einem zerfledderten Samistat-Exemplar des KGB-Handbuchs, das ich auf dem Gefängnisschwarzmarkt gegen mein letztes Paar Schnürsenkel eintauschen konnte. Man sollte sich immer der Besonderheit der Jesuiten erinnern, die ihre Taten weder von den Dächern schrien, noch für jedermann sichtbar zur Schau stellten. Ach ja, da vergießt man wirklich Tränen für diese tapferen Jesuitenmönche vom Staatssicherheitskomitee, die unser Land durchqueren, manchmal barfuß und hungrig, in selbstlosem Dienst für das Paradies des Volkes. Marlow, eine harte Nuss. Von David Zane Meyrowitz. Musik Bernd Koll. Regie Jörg Schlüter. Das hier ist einer davon, verkleidet als Heiler. Sie sind der allerletzte, den ich heute sehen wollte, Marlow. Tut mir leid, Nussknacker. Ich konnte Sie nur zwischen Vorstandssitzung und Golfplatz kurz einschieben. Ihnen diese neuroleptische Spritze zu setzen, ist nichts als vergeudete Zeit. Alle anderen Insassen dieser Institution kooperieren. Nur Sie nicht. Hey, ein Schlückchen Bourbon würde beim alten Malov besser wirken. In der Regel kriegen wir unsere Insassen früher oder später dazu einzusehen, dass sie krank sind. Mit Ihnen drehe ich mich seit 3 Jahren im Teufelskreis. Durch mich verdienen Sie Ihre Abzeichen, bevor Sie das Alter der Vernunft erreichen, Nussknacker. Ich zeige Ihnen jetzt noch mal ein paar Schattenfiguren. Beim letzten Mal haben Sie einen Verkehrspolizisten als öffentliches Pissoir gesehen. Diesmal machen Sie es hoffentlich besser. Was für ein Fahrzeug sehen Sie auf diesem Bild im Vordergrund? Eine Eiscremekarre. Das ist ein Panzer Malov. So. Ist das nicht offensichtlich mit dem aufragenden Kanonenrohr? Mhm. Und jetzt schauen Sie mal auf den Baum neben dem Panzer. Das sind Schattenfiguren in dem Baum. Paviane. Na gut. Sagen wir mal, das sind Paviane. Der Diskussion zuliebe. Auch wenn sie eine klar definierte menschliche Form haben. Was halten diese Paviane in den Händen, womit sie direkt auf den Panzer zielen? Bananen. Bananen. Warum würde jemand eine Banane auf einen vorbeifahrenden Panzer richten? Vielleicht sind die Paviane Bananenverkäufer. Na gut. Aber tun wir jetzt mal so, als wären das antisoziale Elemente da oben im Baum. Warum würden die ihre Waffen auf einen vorbeifahrenden Panzer richten? Ich hoffe, ein bestimmtes Wort aus Ihrem Mund zu hören, Malov. Sex? Sabotage. Sie haben eine psychotypische Persönlichkeitsstörung, Malov. Ein Syndrom, das wir eine schleichend fortschreitende Schizophrenie nennen. Ich wette, das sagen Sie zu allen Mädchen, Blaubart. Das ist keine Geisteskrankheit. Ihr Sozialverhalten ist aus den Fugen. Ich habe also eine Sozialkrankheit, Nussknacker. Wieso nennen Sie mich eigentlich immer Nussknacker statt Doktor? Weil Sie versuchen, diese Denknuss hier unter meinem Schädel aufzuknacken. Und weil Sie ebenso wenig ein Arzt sind wie meine alte Babuschka, die mir Brennnesseln in den Hintern stopfte, wenn ich eine Kolik hatte. Sie Nussknacker. Ich hab die Nase voll von Ihnen, Marlow. Ich werde Ihnen wieder ein paar Elektroschocks verpassen. Nur zu. Und wenn ich eines Tages aus diesem Schlachthaus rauskomme, dann tun Sie gut daran, Ihre Finger zu zählen, wenn Sie abends ins Bett gehen, nur um zu prüfen, ob Sie alle noch ungefähr dort sind, wo Mutter Natur es vorgesehen hat. Wie kommen Sie auf die Idee, hier je wieder rauszukommen? Wärter! Wärter! Elektroschock bereit machen! Sehen Sie? Ich könnte es mir leicht machen. Müsste denen nur sagen, was sie hören. 2 und 2 sind 12, wenn sie das glücklich macht. Aber nein, Marlow leidet unter einem Syndrom. Er beharrt darauf, Marlow zu sein. Obwohl ihm sogar jeder 5-Jährige sagen kann, lass locker und spiel einfach mal 5 Minuten den Osterhasen. Verpasst dem Scheißkerl noch eine Konvulsion. Er hat's verdient. Alle verlassen das Labor. Sofort. Mit Ausnahme des Patienten. Meine ausgebrannten Hirnzellen kalkulierten, dass es irgendwann zwischen Januar und Oktober sein musste. Mehr oder weniger um das Jahr 1980 oder 81. Vielleicht sogar 82, wer weiß. Als ein hässlicher Spinnenkrebs aus seinem Nest direkt in mein 5-Sterne-Psychuschka fiel, um mir einen Höflichkeitsbesuch zu machen. Gerade rechtzeitig, um mir einen weiteren Elektroschock zu ersparen. Vorstellen müssen wir einander nicht. Ich weiß, wer Sie sind und Sie kennen mich auch. Ja, ehrlich gesagt hatte ich nie die Ehre einer persönlichen Begegnung. Aber ich erkannte diesen Spinnenkrebs an seiner warmherzigen, jovialen Art und seinem Filmstar-Look. Juri Andropow, der Metzger von Budapest 1956 und lange Zeit der Boss des KGB. Und lustigerweise auch noch der Pate der Psychuschkas für Unkooperative wie mich. Sie hätten mich wissen lassen sollen, dass sie vorbeikommt, Tavarisch. Dann hätte ich Wodka und Blinis bereitgestellt. Maul halten, solange ich hier bin. Ich übernehme das Reden und Sie hören zu. Genosse, das Problem ist, dass mein Maul seinen eigenen Willen hat. Und dass es nicht dem gleichen Training in Verhaltensetikette unterworfen ist wie der Rest meines Körpers. Sie wissen, dass ich Sie einfach verschwinden lassen könnte? Hören Sie, mein Freund, ich bin hier vor 3 Jahren ohne bekannten Grund eingelocht worden. Wie können Sie mich noch mehr verschwinden lassen? Sie haben sich in Staatsangelegenheiten eingemischt. Ich habe den offiziellen Schmugglerring des Kreml platzen lassen. Andere sind für viel weniger liquidiert worden. Sie sind jedenfalls nicht hergekommen, um mir zu sagen, was ich für ein Glück habe, nur eingesperrt und gefoltert zu werden. Egal, was Sie verkaufen wollen, ich kaufe nichts. Was in aller Welt könnte ich denn verkaufen wollen? Einen Deal, mein Freund. Warum wären Sie sonst hier runter in dieses Höllenloch gekommen? Ich mache keine Deals, Herr Marlow. Schon gar nicht mit einer Drecksau wie Ihnen. Da ist eine gewisse Aufgabe, die Sie da draußen in der Außenwelt erwartet, aber da ist kein Deal dabei. Weißt du, dass ich hier nicht rauskomme, wenn es erledigt ist? Wenn Ihre Mission erfüllt ist, werden Sie wieder festgenommen, damit Sie hier weiter verfaulen. Und warum sollte ich dann zustimmen? Sie stimmen nicht zu. Sie fügen sich. Und warum auch nicht? Wir alle hier dienen nur einem Zweck. Der Sowjetunion und somit der Partei. Sogar wahnsinnige Verbrecher wie Sie. Warum lassen Sie nicht einen Ihrer Sicherheitsidioten die Drecksarbeit für Sie machen? Weil meine Sicherheitsagenten dazu ausgebildet sind, mit einem moralischen Sinn für die Sache, die sie verteidigen, zu handeln. Die Aufgabe, um die es hier geht, verlangt jemanden ohne Skrupel und Moral. Nun, da konnten Sie mit Marlow natürlich nicht viel höher greifen. Nicht viel tiefer. Und was genau soll ich machen, auch wenn ich nicht die geringste Absicht habe, es zu tun? Das wird man Ihnen erst sagen, wenn der Augenblick gekommen ist und möglicherweise nicht einmal dann. Sie werden eine neue Identität bekommen. Während Ihrer ganzen Reise werden Sie von einer Etappe der Operation zur nächsten begleitet und geführt werden. Ich werde ein paar Jahre brauchen, um darüber nachzudenken. Kommen Sie nach Weihnachten wieder. Morgen früh sind Sie unterwegs, Malov. Und wenn ich diese Ehre ablehne? Meine Stabsärzte arbeiten daran, Patienten grauen Star einzupflanzen. Mir wurde gesagt, dass sich die Testpersonen beklagen, Ameisen in ihren Augäpfeln zu spüren. Und früher oder später versuchen sie, sich mit den Fingernägeln auszureißen. Was mich nicht wirklich bewogen hat, unbezahlten Urlaub zu nehmen. Nein, es war nur, weil meine Kniegelenke rostig wurden, da sie schon so lange nicht mehr nach streunenden Hunden oder alten Bettlerinnen auf der Straße getreten hatten, wie es meine Gewohnheit war. Und meine alte Kehle war verdorrt nach 3 Jahren verseuchter Gefängnislimonade. Sie gierte nach dem heilenden Balsam eines armenischen Cognacs. Sie reden nicht viel, nicht wahr? Sie haben die ganze Zeit geschlafen. Ich habe diesen Luxus ungefähr 3 Jahre vermisst, Zuckerfee. Also hole ich die verlorene Zeit nach. Sie haben auch kaum geatmet. Ich dachte, Sie wären schon halb tot. Das bin ich, Schwesterchen, das bin ich. Und ich neige dazu, im Schlaf meine Lungen abzuschalten, um Sauerstoff zu sparen. Sie war die Eisgöttin vom Nordpol. Straff nach hinten gekämmtes Haar, über einem harten Porzellanpunim, die Beine zusammengeklebt, wie bei einem Schiffsmodell aus Balsaholz. Ost, West, Nord und Süd, keine Spur von einer Hüfte. Einfach nur gerade rauf wie runter, wie eine Mumie. Von der Art, die mit fest zusammengepressten Lippen küsst. Alles, was mich an einer Frau abstößt, wenn man sie überhaupt so nennen will. Ja, nach 3 Jahren Gefängnis war der alte Marloff wieder verliebt. Komisch, Sie sehen gar nicht aus wie ein Mitglied der Truppe. Truppe? Ach so, ich nehme an, Sie sind Mitglied des Bühnenteams. Meine süße Zuckerfee, ich bin seit dem ersten Tag meines winzigen Lebens nie Mitglied von irgendwas gewesen. Es sei denn, aus Versehen, Mitglied der Menschheit. Die hat aber schon vor langer Zeit meine Mitgliedschaft storniert. Und was machen Sie dann hier in diesem Flugzeug? Nun, ich hatte erfahren, dass auf dem örtlichen Markt eine Sendung von Seifenstücken erwartet wird. Und ich wollte eins für meine alte Babuschka in Ural kaufen. Die könnte sie wirklich brauchen, weil sie sich seit dem Bürgerkrieg die Ellenbogen nicht mehr gewaschen hat. Aber auf dem Nevsky-Prospekt habe ich die falsche Richtung eingeschlagen. Und bin hier neben dir gelandet. Alicia Wischniewskaja. Haben Sie auch einen Namen gekriegt, als die verteilt wurden? Allerdings. Und dann haben Sie ihn mir wieder weggenommen, weil ich ins Bett machte, in der Nase popelte und hin und wieder den Rock einer Pfadfinderin hob, um zu sehen, ob sie ehrlich war oder nur so tat. Als ob. Als es mir in meinem Erbsenhirn schließlich dämmerte, dass ich in einer Aeroflot-Maschine aus Moskau saß, waren wir schon in einem Provinznest namens Heathrow, London, gelandet. Das lag, soweit ich mich noch aus meinem Erdkundeunterricht in der Reformschule erinnern konnte, irgendwo weit jenseits des Kaukasus, wo sich die eingeborenen Eskimos weigerten, die gleiche Sprache zu sprechen wie wir. Ich zeigte meinen Reisepass, das heißt den Pass von Sergei Polikarpov, und schlurfte aus der Kontrolle, um zu sehen, wo was los war. Meinen Schultern wurde allerdings sofort deutlich gemacht, dass ich nicht für Sightseeing-Ferien oder einen Einkaufsbummel in den örtlichen Intershops bestimmt war. Ohne einen Gruß packten mich 2 Gorillas am Flughafeneingang. Sowjet-Gorillas, wie sich herausstellte. Stopften mich in eine schwarze Limousine mit schwarzen Scheiben, und brachten mich in ein Halbsterne-Hotel, warfen mich wie einen Sack Kascha in ein sogenanntes 2x4-Zimmer, schlenderten raus und knallten die Tür zu. Also wenn ich irgendwo bin, wo niemand weiß, dass es mich überhaupt gibt, und dieser Niemand an meine Tür klopft, hat meine rechte Hand ihr eigenes Nervensystem. Sie klettert im 45-Grad-Winkel an meinem Hemd runter, gelangt an meine linke Hüfte, wo meine 9x19 Parabellum Luger gewöhnlich ein Zimmer mietet. Tragischerweise war meine Luger vor 3 Jahren irgendwo in der Umgebung von Irkutsk in Sibirien dahingeschieden und hatte mich nackt wie einen neugeborenen Engel zurückgelassen. Sie lassen sich aber Zeit, einer Lady die Tür zu öffnen. Hätte ich geahnt, dass du es bist, Zuckerfee, hätte ich sie aus den Angeln gehoben, bevor sich dein perfektes weißes Pfötchen auf dem dreckigen Holz beschmutzt hätte. Wie hast du mich gefunden? Die Botschaft weiß, wer wo wohnt. Die Botschaft? Sie wissen wirklich nicht, wo sie sind, oder? Was kann ich für dich tun, Schwesterchen? Tun? Du hast was im Sinn? Wie wäre das hier als Antwort? Es sah aus wie Wodka und schmeckte wie Desinfektionsmittel. Irgendein lokaler Fusel, Gin genannt. Ach, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Und nach 3 Jahren weiblicher Entziehungstherapie in der Psychuschka war sie so willkommen wie ein Nieselregen in der Wüste. Trink nicht so viel. Morgen früh musst du fit sein für die Arbeit. Arbeit? Wir haben morgen eine Kostümprobe im Sadler's Wells Theater. Wer? Wir. Das Kirov-Ballett. Und du auch, Marlow. Der Bus fährt um 8. Jemand wird dich abholen kommen. Bis dann. Oh, lass los! Lass! Oh, du brichst mir den Arm, du Idiot! Genau, Zuckerfee. Aber ich werde es langsam genug tun, damit du Zeit hast, mir zu sagen, wer du bist. Und je kürzer die Geschichte, desto kleiner der Knochenbruch. Raus damit! Ich bin Ballerina! Die zufällig in einem vollen Flugzeug gleich neben mir sitzt, weiß, in welches Hotel man mich gesteckt hat und die mich Marlow nennt. Obwohl mein neuer Pass sagt, dass ich Polikarpov heiße. Wer zum Teufel bist du, Schwesterchen? Ich bin dein vorgesetzter Offizier, du Arsch! Mach ihn nur etwas gefügiger. Entstell ihn nicht. Wir brauchen ihn morgen für den Nussknacker. Die gleichen Affen, die mich vom Flughafen eskortiert hatten. Wie die Kommissarin angeordnet hatte, ließen sie mein Puni im weitgehenden Frieden und begnügten sich nur damit, meinen Brustkasten und meine Nieren zu beschädigen. Kleinigkeiten. Jedenfalls mussten sie mich so weit intakt lassen, dass sie mich am nächsten Morgen zur Probe schleppen konnten. Als Alicia Wischnewska ja den Nussknacker erwähnte, gefror mir das Blut in den Adern. Aber am Ende war es nicht der Knochenschlosser aus der Psychuschka, sondern ein weit gutwilligerer Nussknacker, der mich drüben in der Sadler's Wells Tanzglitsche erwartete. Das dachte ich jedenfalls. Hier, zieh das an. Dein Kostüm. Du bist ein Soldat des Nussknackers. Ist heute Karneval? Tu, was man dir sagt. Ich dachte, Zuckerfee Wischnewskaja ist meine Vorgesetzte. Das war gestern. Oleg Korbin. Ich hatte ihn schon im Flugzeug bemerkt. Er war wohl das einzige ungeschminkte Y-Chromosom der Truppe, abgesehen von mir. Er hatte den Körper eines ehemaligen Ringers, sah aus wie ein Nashorn mit Hitzepickeln, aber cool. Ein Berufskollege. Vielleicht wäre es an der Zeit, dass mir jemand sagt, was ich hier tun soll, denkst du nicht? Ich denke nicht. Und du auch nicht, Polikarpov. Wir verkleiden uns nur als Spielzeugsoldaten und gehen auf die Bühne. Mit all diesen Hübschlingen. Und den Kjubi-Püppchen. Und was sollen wir tun? Na, was der Ballettmeister sagt. Bühne links, Bühne rechts, auf einem Finger stehen, wenn er das verlangt. Aber vor allem beobachten. Die Show. Die Tänzer. Auftrag. Aufpassen, dass sie die Bühne nicht verlassen. Schon gar nicht das Gebäude. Und wenn eine der Seerosen mal muss? Dann begleitest du sie. Beziehungsweise ihn. Tänzer beobachten. So, so. Ich hatte lange gebraucht, um mir ein Bild zu machen. Oder was ich glaubte, was das Bild war. Auf der anderen Seite der Bühne beobachtete ich Wischnewskaja, die ihr Knöcheltraining absolvierte. Verkleidet als Weihnachtstorte mit bunten Federn, die aus ihrem Hintern aufragten. Das also sollte mein großes Debüt sein. Ein Pfefferkuchensoldat, der sich von wilden Mäusen fressen ließ. Offenbar lagen der Mäusekönig und der Nussknacker im Krieg und erstachen einander, bis der Nussknacker sich in einen Prinzen verwandelte und ins Reich der Süßigkeiten verzog. Dort unterhielt ihn Alicia, die Zuckerfee, begleitet von zwei KGB-Wächtern, verkleidet als Zuckerstangen. Corbin spazierte mit den Zinnsoldaten auf der Bühne herum, als sei es sein eigenes Ballett. Aber die Waffe, die er unter seiner Tunika trug, war im Gegensatz zu meiner nicht aus Holz. Danach wurden wir vom KGB Escort Service in einen Spezialstaatssicherheitsbus getrieben und zu einem Gala-Empfang in der sowjetischen Botschaft gekarrt. Die ausgehungerten Ballerinas stopften sich münzgroße, mit Beluga-Kaviar und Kapern bedeckte Blinis in den Mund. Und endlich war der Spannlack, den mich Alicia Wischnewskaja zu trinken gezwungen hatte, mithilfe ihres Zuckerfee-Zauberstabes in etwas verwandelt worden, das gealterter russischer Wodka zu sein versprach. Rühr das nicht an, Polikarpov. Oh, erbarmen, Corbin. Du bist noch im Dienst. Wann fängt das Leben endlich an? Im Nachleben. Nachleben? So nannten wir in Mütterchen Heimat einen Kater. Solange du hier bist, bist du im Dienst. Du beobachtest. Ich weiß noch immer nicht, was ich eigentlich beobachten soll. Nur weiter Köpfe zählen. Geh rum und überprüf, ob jemand fehlt. Diskret wie ein Pfefferkuchen. Im Gegenteil. Lass sie wissen, dass du aufpasst. Sie wissen, warum du hier bist. Zeig ihnen, dass du weißt, dass sie es wissen. Starr sie an, geh ihnen auf die Nerven. Hör zu, was sie sagen. Schau ihnen über die Schultern. Stell dich direkt hinter sie. Sie das Gruseln lehren. Du begreifst schnell. Ich hatte schon viele süße Rollen in meinem langen Marloff-Leben zu spielen. Professioneller Säufer, Dorftrottel, chronischer Sündenbock. Ja, jetzt sogar als von Mäusen angefressener Pfefferkuchensoldat. Aber es gibt eine Rolle, für die ich absolut nicht bestimmt bin. KGB-Beschatter. Ich habe es einfach nicht in den Chromosomen, herumzustehen und irgendwas oder irgendwen zu beobachten. Ich bin dazu geboren, Staub aufzuwirbeln. Du bist vorgeladen. Wo kommst du denn her? Aus dem Paradies. Ach, und wo ist das? Letzte Etage, am Ende des Korridors, die goldverzierte Tür. Und wer ist das, der mich ins Paradies vorlädt? Der Botschafter. Er? Persönlich? Wirklich? Warum mich? Keine Ahnung, warum geh. Kommen Sie rein, Genosse Polikarpov. Alles, was von meinem Pfefferkuchen-Dasein übrig war, zerfiel zu schäbigen Krümeln. Los, kommt her und fresst mich, ihr üblen Mäuse des Reiches. Steckt meinen Kopf in den Schraubstock des Nussknackers und drückt, drückt jede Folter, die ihr wollt. Aber bitte, oh bitte, holt mich hier raus. Wodka? Ist nicht erlaubt. Jetzt schon. Ich hab's erlaubt. Bist du der nächste vorgesetzte Offizier, dessen dumme Befehle ich blindlings befolgen soll? Ach, das werden Sie erfahren, ne? Wenn die Zeit gekommen ist. Nun, vielleicht ist die Zeit jetzt gekommen. Hm? Wie soll ich dich jetzt ansprechen? Als Genossenbotschafter? Wir werden auf einer formellen Basis bleiben, Genosse Polikarpow. Nein, ich nenne dich lieber Natalia Ulanova. Läufst du noch immer unter diesem Namen? Nur privat. Also, Wodka? Wie viele Jahre mochten es sein? Wie viele Wodkas? Wie viele Gefängniszellen? Wie viel Bedauern? War das ihre Rache für damals? Sie hatte mich betrogen, vor all der Zeit, nicht umgekehrt. Ich brauche zweimal so viel Bourbon, um 5 Minuten mit dir durchzustehen. Na, Starovia. Sie sind noch immer im Dienst, Genosse Polikarpow. Lass den Polikarpow weg, Natalia. Das Spiel spiele ich nicht. Sie haben ja eine Mission, vergessen Sie das nicht. Wie kann ein blöder Pfefferkuchensoldat vergessen, was er nie gewusst hat? Hör zu, diese Tänzer genießen das beste Training, das die Sowjetunion zu bieten hat. Jahrelanges Studium, Staatsprivilegien und jetzt eine Chance, im Ausland zu glänzen. Wir bringen sie her, wir verwöhnen sie mit Essen und Wein und erstklassigen Hotels und dann haut so ein Mistkern oder so ein Miststück einfach ab. Sie verraten ihre Lehrer, ihre Kollegen und sie verraten die ganze Sowjetunion. Und sie werden zu Futter für die westliche Propaganda. Nicht während meines Dienstes, niemals. Und du glaubst, eine Handvoll Sicherheitsschwergewichtler kann sie daran hindern, von der Bühne zu springen und zu verschwinden? Die Hälfte der Tänzer sind auch Sicherheitsagenten, wenn du es wissen willst. Sie treten einander auf die Füße, um sich gegenseitig zu denunzieren. Es ist die andere Hälfte, die wir überwachen müssen. War das deine Idee, mich in diese Schlägertruppe zu holen? Wenn es nach mir ginge, wärst du unten in einem Salzbergwerk bis zum Ende aller Tage. Und jetzt trink aus und verschwinde aus meinem Büro. Du hast mich eingeladen, Genossin Botschafter. Nur mit eigenen Augen zu sehen, was aus dir geworden ist. Ich habe genug gesehen. Hau ab! Dein Bourbon ist erstklassig, Natalia. Aber du lügst nicht mehr so gut wie früher. Habe ich gut gelogen? Du warst die Königin der Täuschung, einst. Aber dieses Geschäft hier täuscht mich nicht länger, als der Eiswürfel im Glas zum Schmelzen braucht. Das heißt? Das heißt, dass es genug Pfefferkuchensoldaten gibt, die in Moskaus Sackgassen herumhängen, um gleichzeitig 5 süße Knaben daran zu hindern, vom Schiff zu springen. Niemand muss Marlow aus der Sorglosigkeit seiner Psychuschka holen, um ihn auf eine Bühne mit einem Schwarm von Zuckerfeen und wandelnden Dauerlutschern zu stellen. Es gab eine Zeit, wo ich armenischen Cognac dafür aufgegeben hätte, nur um aus der Ferne deinen Duft zu atmen. Jetzt funktioniert das nicht mehr. Ich bin zu alt. Und du auch. Was willst du? Wissen, wo ich hier reingezogen worden bin. Was man mir anhängen will. Ich will wissen, wozu ich diesen ganzen Weg machen musste, um mich vor einem Publikum zu blamieren. Darüber hinaus jetzt auch noch gedemütigt zu werden, indem ich hier vor dir stehe, nach all den Jahren, in denen ich geglaubt habe, du bist tot. Du musst jetzt gehen. Ich muss zurück zu meinem Empfang. In dieser Nacht hatte ich einen dicken, bösen Traum. Ich war wieder im Kolymar-Arbeitslager in der guten, alten Onkel-Joe-Zeit. Man duschte uns in der Sauna mit Gin. Und plötzlich erschien Natalia Ulanova und befahl, uns alle nach draußen zu scheuchen, in den -50-Grad-Frost. Nackt und schweißdampfend fanden wir uns in einem Käfig auf einem Traktorschlitten wieder und wurden raus in die Sümpfe gefahren. Die, die schon erfroren waren, wurden mit Stahlhaken abgeladen. Wir anderen saßen da und warteten, während uns die Zähne einer nach dem anderen wie Eiszapfen abbrachen. Ich ich aber auf dich gewartet. Ich bin die Gastgeberin, ich habe Verpflichtungen, musste warten, bis alle Gäste weg waren. Bedauere, ich kann dir nicht mal was von diesem Gin-Zeug anbieten. Ich habe mein eigenes Gift mitgebracht. Ray Whiskey. Was ist denn aus dem guten alten armenischen Cognac geworden? Kriegt man ja nicht. Jedenfalls nicht die trinkbare Version. Hast du mir auch eine Waffe mitgebracht? Was willst du mit deiner Waffe? Oh, meine alten Finger werden arthritisch. Ich dachte, ich könnte ihnen das kleine geriatrische Vergnügen gönnen, hin und wieder mal einen Abzug zu drücken. Hier brauchst du keine Waffe, Marlowe, nur ein paar gute Augen. Warum setzt du dich nicht? Es gibt keinen Stuhl. Hier ist das Bett. Das will ich nicht riskieren. Du hast riskiert, herzukommen. Ich bin unantastbar, Marlowe. Ich weiß zu viel über zu viele Leute. Ich komme und gehe, wie es mir passt. Du bist immer noch dein eigener Mann. Niemand hat mich hier besitzen können, nicht einmal du. Tja, wer glaubt, dich zu kennen, schwimmt im Treibsand. Du warst der beste Agent, den ich je gesehen habe. Bin ich immer noch? Ich dachte, du wärst Botschafterin. Sei nicht naiv. Wie stehen meine Chancen, hier wieder heil rauszukommen? Wir schwimmen im Treibsand. Nehmen wir mal an, ich kriege das hin. Kann ich dann damit rechnen, dass du mir einen kleinen Gefallen tust, um der alten Zeiten willen? Von mir kannst du nicht mal Kleingeld erwarten. Ich will keine Gnade, Natalia. Ich will nur wieder ins Lubjanka-Gefängnis, meinetwegen auch nach Kolyma, falls es das noch gibt. Oder in die Salzbergwerke, aber nicht zurück zu den Elektroschocks, ins verdammte Psychuschka. Der große Malow bettelt um sein Leben. Alles andere haben sie mir weggenommen. Und was lässt dich glauben, dass ich dich vom Haken holen kann? Du kannst gut mit Brezhnev. Er schuldet dir was für frühere Drecksarbeiten. Ich kenne die Fakten. Brezhnev, du bist hinterm Mond, Malow. Ihm hat Gevatter Tod neulich den Eimer unterm Arsch weggekickt. Das Höchste, was ich dir vielleicht versprechen kann, das heißt, wenn du deine Mission erfüllt hast, vielleicht kann ich dann beim neuen, ersten Parteisekretär ein Wort für dich einlegen. Und wer ist dieser glückliche Pfadfinder? Juri Andropow. Das hieß also Vorhang zu für Marlow. Auf welchem Weg auch immer. Ich stand im Wind. Ich war Nussknackerfutter. Ein Pfefferkuchenkrümel, ein Schnüffler, der einfach nicht alt zu werden wusste. Ich bleibe nicht über Nacht. Ich habe dich nicht eingeladen. Ich möchte aber. Verkneif es dir. Darin warst du schon immer gut. Nicht immer. Einmal bin ich auf die Schnauze gefallen. Was ist schiefgegangen? Ich habe einen Drecksack namens Marlow getroffen. Verschwinde, bevor ich dich zwinge zu bleiben. Ich gehe ja schon. Aber ich hole dich morgen Abend zu unserem Rendezvous ab. Rendezvous? Wohin? Covent Garden Royal Ballet, die Nussknacker-Aufführung. Ich denke, die findet in Sadler's Wells statt, mit mir als Pfefferkuchensoldat. Im Covent Garden tanzt der Prinz. Wer soll das sein? Nureyev. Nureyev? Bedauere, Schwester, ich neige dazu, meine Kulturnächte in finsteren Kaschemmen zu verbringen. Rudolf Nureyev, der Beste, war er mal. Bis er abgesprungen ist. Er hat sich vor Jahren in Paris abgesetzt. Ist einfach zu irgendwelchen Polizisten im Flughafen Le Bourget gerannt und hat erklärt, er wolle bleiben. Also, bis morgen. Corbin, dein Job! Zieh dich an. Wir gehen zum Training. Kann mich nicht rühren, Corbin. Zu viel Ray Whiskey. Du verlierst deinen Mythos, Kumpel. Vor ein paar Jahren hättest du noch gemerkt, dass der Whisky auf 25% verdünnt war. Wir brauchen dich wach. Schick mir einen Tattergeist. Wo soll das hinführen? Sagtest du was? Nein. Weißt du was, Corbin? Wäre ich noch der alte Jewgeni Marlow, der einzige Privatdetektiv der Sowjetunion und nicht Sergei Polikarpow, charakterloser Sündenbock verirrt in Londons Straßen, dann würde ich jetzt ziemlich dringend wissen wollen, wo man mich in dieser dunklen Nacht in einem dunklen Auto mit verdunkelten Scheiben hinbringt. Aber wie du siehst, halte ich das Maul. Sag mir wenigstens die Richtung. Die wirst du erfahren, wenn wir ankommen. Und wann wird das sein? Wir sind da. Er kommt jede Nacht ungefähr um diese Zeit hierher, nach der Vorstellung. Er muss warten, bis die Mitglieder der Königsfamilie nach Cocktail und guten Sandwich in ihre Löcher zurückgekehrt sind. Und dann kriecht er hier runter in den Schleim. Und was sollen wir hier mit ihm machen? Nur ein Auge auf ihn werfen. Genau in dem Augenblick betrat er den Nachtclub und war sofort umringt von schmeichelnden Verehrern, Insekten, die glücklich auf Fliegenpapier landeten. Nun ja, der alte Maloff hatte etwas zu gestehen. Niemand hat mir je nachsagen können, dass ich einen Vertreter des männlichen Geschlechts zweimal angeschaut hätte. Es sei denn, um zu inspizieren, wo der erste Fausthieb landen sollte, bevor ich den nächsten kalkulierte. Doch da stand das schönste Y-Chromosom, das ich jemals gesehen hatte. Er wusste es und alle anderen um ihn herum wussten es auch. Sogar der falsche Kristallleuchter bebte und klirrte vor Erregung und unterdrücktem Sehnen. Rudi Nureyev. Corbin, soll ihm irgendetwas zustoßen? Ich habe doch gesagt. Bubkes, hast du mir gesagt. Okay. Das Gerücht geht um, dass er eine Tournee durch die Sowjetunion machen soll. Ein Propagandamanöver. Oder dass er 6 Monate hier und 6 Monate in Leningrad tanzt. Aber darüber will er mit niemandem diskutieren, weil er eine Falle fürchtet. Wir sollen ihm das also erklären. Es gibt einen schriftlichen Vertrag mit Garantien. Wir müssen nur einen richtigen Moment erwischen, um ihn für 2 Minuten zu isolieren. Und warum nicht gleich? Schau mal zur Tür. Die Jamaikaner. Seine Leibwächter. Sie könnten unsere guten Absichten missverstehen. Und wo soll diese Begegnung dann stattfinden? Warte, lass mich raten. Auf der Bühne? Vielleicht. Tschaikowskis Nussknacker? Wer weiß? Im Royal Ballet, Covent Garden? Alle Optionen sind offen, soweit ich weiß. Hat das irgendwas damit zu tun, dass ich den Pfefferkuchensoldaten spielen muss? Würdest du lieber die tote Maus spielen, die schon im ersten Akt von der Bühne gefegt wird? Das ließe sich machen. Nein, ich wusste ganz genau, dass es keine andere Rolle für mich gab. Und man muss auch kein erstklassiger Theaterimpresario sein, um zu wissen, dass es keine gute Sache ist, wenn man mit einer Show den ganzen Weg in ein anderes Land reist, wo die dortigen Eskimos am gleichen Abend in der gleichen Stadt ein paar Häuserblocks weiter das Gleiche spielen. Also musste der Nussknacker des Leningrader Staatskirov-Theaters für Ballett und Oper im Sadler's Wells eine Art Kostümprobe für das königliche Ballett in Covent Garden sein. Oder andersrum. Aber eine Probe wofür? Ich stelle mich da morgen nicht auf die Bühne, wenn ich nicht weiß, woher der Wind weht. Sag's ihm, Corbin. Was macht das jetzt noch? Er kann es niemandem verraten. Es ist streng geheim. Morgen Abend wird ein Gasttänzer im Kirov-Ballett den Prinzen spielen. Nur im 2. Akt, nur das Finale. Er erscheint, tanzt, verbeugt sich und weg ist er wieder. Und das ist streng geheim. Der Gasttänzer. Also Nureyev wollte das so. Zeichen des guten Willens, Entspannungspolitik nach so langer Zeit. Jahrelang haben sie zwischen Moskau und London verhandelt. Brezhnev mochte keine Homos. Andropow hat jetzt eingewilligt. Aber Nureyev will nicht, dass das irgendwer erfährt, bis er sich verbeugt und die Maske abnimmt. Er traut niemandem. Und wozu dann all diese Prügelidioten? Weil wir interne Informationen haben, dass einige Mitglieder der Kirov-Truppe versuchen wollen, sich bei dieser Gelegenheit abzusetzen. Inspiriert vom Meister Überläufer persönlich. Sehr süß. Und was ist nun endlich meine Rolle in dem ganzen Theater? Du bist sein Bühnenleibwächter. Wenn ihm irgendwas zustößt, wäre das ein internationaler Vorfall. Er hat maximalen Schutz. Was in Sowjetsprache übersetzt bedeutet, ich soll es wie Selbstmord aussehen lassen. Spinnst du? Wir sind hier nicht zu Hause. Er ist ein Gott in diesem Land. So ein Risiko können wir nicht eingehen. Komisch. Irgendwie war ich überzeugt, dass er auf der Kreml-Abschussliste steht. Stand er auch. Der dicke Chruschtschow hatte ihn draufgesetzt, aber Brezhnev hat ihn im Namen der Entspannung und Versöhnung wieder von der Liste gestrichen. Es ist also nur eine nette Überraschungsfete. Mehr oder weniger? Und Malow bringt ihm die Geburtstagstorte, die Großväterchen Andropow ihm persönlich anvertraut hat. Und? Naja, ich hätte nichts dagegen, so weit wie möglich von mir selber weg zu sein, wenn sie mir in der Fresse explodiert. Bis morgen, Malow. Also, wenn ich mit der Alte. Nachdem sie weg waren, konnte ich noch immer nicht schlafen. Obwohl ich meine Gute-Nacht-Geschichte doch noch bekommen hatte. Vielleicht, weil sie ein kleines bisschen unvollständig war. Das »Es war einmal« lief über wie Kascha im Kessel in einer Winternacht im Ural. Aber ich war nicht völlig überzeugt, dass der Prinz die Schneekönigin heiraten und sie glücklich bis zum Ende ihrer Tage leben würden. Schrei lieber nicht, Zuckerfee. Deine Zimmergenossin könnte aufwachen. Und dann würdest du von der Hausmutter bestraft, weil du einen Jungen in deinem Schlafzimmer hast. Ich weiß, wie sehr es dich erregt, den Arm umgedreht zu kriegen. Lass uns also zur Sache kommen. Wer ist Oleg Korbin? Du bist tot, Malow. Falsche Antwort, Schwesterchen. Ich bin an der Hotelfassade hochgeklettert, habe mein Leben aufs Spiel gesetzt, um die KGB-Gorillas zu umgehen, die vor meiner Tür sitzen. Also verarsch mich nicht und sag mir, worum es wirklich geht. Fangen wir mit einem persönlichen Leibwächter an. Wer ist dieser Korbin? Moskauer Zentrum. Er ist das Direktorat. Hervoje glavnoje upravlenie. PGU, Auslandsgeheimdienst. Die ganz großen Jungs. Es handelt sich also um eine Spezialaktion. Ich weiß es nicht. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Er muss was ganz Besonderes können, wenn er für das Moskauer Zentrum arbeitet. Keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, dass er mal ein Tänzer namens Gorodinsky war. Dieses Muskelpaket? Er hat Hormone geschluckt, um seine Beinmuskulatur aufzubauen. Ist schief gegangen. Er wurde zu riesig und musste das Ballett aufgeben. Er hat also Hassgefühle. Er mag Tänzer nicht. Und was macht er mit ihnen? Man munkelt, dass er Unfälle organisiert. Umstürzende Kulissen, Glas auf der Bühne, keine Ahnung. Ich war nie hier, Zuckerfee. Wenn er erfährt, dass ich dich zum Reden gebracht habe, sind wir beide Rattenfutter. Also schlaf weiter. Und morgen früh wird jegliche Spur von Malow vom Baikalwind verweht sein. Oh, nicht so fest. Gorodinsky, alias Korbin, an meinen nackten Schultern. Er knetete mich nur weich. Ich war aber noch immer nicht sicher, wozu. Gute Nachricht für dich, Polikarpow. Der Botschafter hat mit Moskau gesprochen. Sind einverstanden, dich bei deiner Rückkehr in eine sanftere Strafanstalt zu stecken. Normalerweise kommst du dort nach ein, zwei Jahren raus. Ich wusste, das war gelogen, aber ach, wie gerne wollte ich es glauben. Ich hätte was gegeben, einen Finger, ein Ohr. Na gut, sollen sie mich. Hey, warte, was soll die Spritze? Oh. Nimm's leicht, Freund. Nur eine Kleinigkeit, die dir auf den Weg hilft. Hm? In einer Minute bist du über den Berg. Ja. Berg Ararat, nach Noahs Sintflut. Die Schmetterlingsflügelschläge in meinen Adern sagten mir, dass das gleiche Thorazin war, das mir der Nussknacker im Psychuschka immer spritzte. Das Zeug sollte mich wach und kooperativ machen. Ich verlasse mich heute Abend auf dich, Polikarpow. Wir alle verlassen uns auf dich. Dein Auftritt im zweiten Akt, klar. Aber wie soll ich wissen, was ich nicht weiß? Ah. Wann ist es? Wenn der Harlekin aus dem Kohlkopf springt oder wenn die arabischen Kaffeejungs sich selber in dänische Teetassen gießen? Keine Sorge, ich bin da und gebe dir das Signal. Du wirst es spontan verstehen. Und wenn der Augenblick gekommen ist, denk dran, keine Fragen, kein Zögern, du vollziehst, was angesagt ist. Sofort. Ist das klar? Klar wie Kotze. Bleib wachsam. Hey, ich bin mit einer Alarmanlage zur Welt gekommen. Ich halte alle 4 Augen und alle 12 Ohren auf, Schuljunge. Spontan verstehen. Was nur heißen konnte, keine Zeit zum Denken, tu es einfach. Und natürlich würde ich es tun, was immer es war. Solange es auch nur eine -Bubkes-Prozent Chance gab, dass sie mich aus der Psychuschka dieser Irrenanstalt freiließen. Dafür mache ich's. Malov wird es tun, was auch immer. Auf der Bühne stellte ich fest, dass die KGB-Gorillas heute nicht unter den Statisten waren, sondern in den ersten 2 Reihen im Publikum saßen. 12, soweit meine Augen das ausmachen konnten. Nur dämmerte es mir bald, dass sie nicht die Vorstellung oder die Tänzer beobachteten. Sie beobachteten mich. Was nur eins heißen konnte. Ich war die Star-Attraktion heute Abend. Nicht die Kirov-Tänzer, nicht einmal der maskierte Nureyev, der sich heimlich in den zweiten Akt tanzte. 2 Agenten auf der Bühne und 12 unten. Eine Blitzentführung. 2 Minuten, hier ist ein Geschenk für den Prinzen. Corbin tanzte an mir vorbei und tauschte sein hölzernes Soldatengewehr gegen meines aus. Es war das große Finale. Der Abschlusswalzer, getanzt von all den Bonbon-Mädchen und Zuckerjungs. Danach wird der Prinz zum Regenten vom Reich der Süßigkeiten gekrönt. Und all die Zuckerstangen, Schokoladenmäuse und Pfefferkuchensoldaten verbeugen sich vor ihm und legen ihm Geschenke zu Füßen. Meines sollte das hölzerne Spielzeuggewehr sein, das plötzlich viel schwerer geworden war. Mein Gehirn schwamm noch im Thorazin. Ich war verwirrt. Jetzt, du hast es in der Hand, Kindergeschenk. Und da kniete ich vor Prinz Nureyev, starrte auf seine Füße und wartete darauf, dass er sich die Maske abnahm und sich dem Londoner Publikum zeigte. Die große Geste. Nach all den Jahren ein gemeinsamer Auftritt mit seiner alten sowjetischen Ballettkompanie. Ich starrte verwundert auf das Schießeisen, das ich mit meinem hölzernen Gewehr in der Hand hielt. Jetzt! Tu es! Ja, Marlow. Es liegt in deiner Hand. Das Geschenk. Der Prinz steht vor dir. Keine Fragen stellen. Tu es einfach. Die Gorillas hatten beide Seiten der Bühne blockiert. Es blieb mir nichts anderes übrig, als Nureyev zu packen und mit ihm die Eisenstufen zum Beleuchtungsturm hinaufzuklettern. Jetzt weißt du also endlich meinen richtigen Namen. Wie? Dorodinsky! Um das Ganze noch zu krönen, kamen mindestens 63 von den 12 KGB-Schlägern direkt hinter uns die Treppe rauf. Marlow eliminieren, gleich nach der Spezialaktion auf der Bühne. Und ihn für ein lebenslängliches Bad in der Themse versenken, so war der Plan. Schlecht gelaufen. Nein, gut gelaufen. Kannst du rennen? Wo bringen Sie mich hin? In Sicherheit. Los, komm. Meine Verbeugung! Zum Teufel mit deiner Verbeugung! Wenn wir hier bleiben, können wir unsere Verbeugung die nächsten Millionen Jahre im Paradies machen. Nein, ich komme nicht mit. Doch. Tut mir leid, Tovaris. Aufgeputscht mit Thorazin, keuchend und stöhnend durch unbekannte, unfreundliche Straßen. Mit ebenso unbekanntem Ziel, den größten Tänzer der Welt auf meinen müden Schultern. Wenn mich bloß meine alte Babuschka aus dem Ural vom bolschewistischen Himmel aus in diesem magischen Moment sehen könnte. Na, endlich hast du deinen Platz an der Sonne gefunden, mein missratener Sohn. Der Plan war offensichtlich, deine Beine zu treffen und dich in Agonie liegen zu lassen. Gerade als der Vorhang fallen sollte. Dann würden sie sich blitzschnell meine entledigen und alle in einem wartenden Bus verschwinden, als wären sie nie da gewesen. Aber warum nur? Ich bin vor 18 Jahren geflüchtet. Das Ganze liegt schon Ewigkeiten zurück. Wen kann das heute noch kümmern? Einen gewissen Spinnenkrebs namens Yuri Andropov, der nie vergisst. Ein engagierter, altmodischer Bolschewik, der von dieser Londoner Nacht schon seit vielen Moskauer Nächten geträumt hat. Du hast ihm das Herz gebrochen, als du die Sowjetunion hintergangen hast. Also hat er beschlossen, dir die Beine zu brechen. Ausgleichende Gerechtigkeit. Die Bahn ist frei. Ich denke, wir sollten uns jetzt lieber trennen. Ich setze dich in ein Taxi und du fährst nach Hause. Schließ die Türen ab. Ruf Scotland Yard an. Sie sollen dir Polizeischutz geben. Flüchten Sie. Kommen Sie mit mir zur Polizei. Ich werde es erklären. Nach dem, was heute Abend passiert ist, kriegen Sie politisches Asyl, ganz sicher. Sie müssen sich absetzen. Nureyev hatte natürlich recht. Andropow würde mit Sicherheit sein Versprechen halten und mich zurück in das alte Psychuschka werfen und die Elektroschocks verdoppeln, bis ich zum Malov-Zombie wurde. Mit infizierten Augen. Eine düstere Zukunft, selbst für einen mit allen Wassern gewaschenen geriatrischen Schnüffler ohne Kundschaft. Ja, alle Straßen führten schnurstracks zu Scotland Yard und zu einem süßen Leben als englischer Gentleman mit Regenschirm. Ich habe es ernsthaft in Betracht gezogen, als ich einsam in das verlauste Hotel zurückging und an den Rückflug in Ketten nach Moskau dachte. Doch nein. Warum in den tristen Straßen von London leben, wenn ich aus meinem Gefängnisfenster auf die tristen Straßen meiner so innig geliebten Stadt Moskau schauen konnte? Sollte ich ernsthaft verkochtes Pelmeni für fettriefende Fish and Chips aufgeben? Nein, keine Reue. Da ist nichts los in diesem Kuhdorf, wo die Bars um 11 Uhr abends zumachen und die besoffenen Zecher hinaus auf die verregneten Straßen gejagt werden. Und außerdem kann man hier einfach keinen erstklassigen armenischen Cognac kriegen. Nicht mal auf dem Schwarzmarkt. Marlow. Eine harte Nuss. Von David Zane Meyrowitz. Marlow, Udo Schenk. Natalia Ulanova, Bettina Engelhardt. Alicia Wischnewskaja, Sascha X. Oleg Korbin, Ulrich Gebauer. In weiteren Rollen Martin Bross, Walter Gontermann und Andreas Grötzinger. Technische Realisation Benedikt Bitzenhofer und Jens-Peter Hamacher. Musik Bernd Keul. Regieassistenz Silvia Petrova. Regie Jörg Schlüter. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013. Dramaturgie Georg Büren.